Deutschlandfunk. Nachtradio. Sie hören den zweiten Teil des Soundchecks, nun um 2:05. Den zweiten Teil von Country und Western. Und am Mikrofon ist Knut Benznalow. Northern Wales in 1910, the coal ships come sailing in, the sweat and blood of tired men at the end of a working day. Further south in London town, the wheels of commerce go round and round. My granddad in that old Welsh town gets thrown out of his factory, so he looks out across the sea. Another home full of frightened men, my granddad lost in all of them. Up on the bridge the owner stands, just taking his morning air. So feed, feed the mother of greed, robbing grace from the arms of need, losing history in a bag of tricks. The northern hordes and privileged hicks, they set out to make history. My dad was born across the tracks, obeyed the law and he paid their tax. They laid a road across his back in a bid to make history. Now it's all just a memory. Drives down that interstate, long and wide and proud and straight, over the ground where my mom would wait for my daddy to come back home. So feed, feed the mother of greed, robbing grace from the arms of need, losing the story to a modern. Es ist eine ganze Zeit her, als diese Band ihre erste LP veröffentlicht hat. Das muss in den frühen 80ern oder Mitte der 80er gewesen sein. Das waren Jason and the Scorchers, die haben eine neue CD gemacht. Die Band gibt es wieder. Das heißt nichts anderes, als dass Jason Ringenberg, der Namensgeber von Jason and the Scorchers, ein paar CDs unter eigenem Namen gemacht hat in den letzten Jahren, wenn er nicht gerade als Farmer gearbeitet hat und nun also wieder unter diesem Titel Jason and the Scorchers Halcyon Times heißt die neue CD und der Song, den wir hörten, der heißt Mother of Greed und die Band klingt wieder ein wenig härter, mehr nach Rock'n'Roll oder Country Rock, als zumindest die letzten CDs von Jason Ringenberg selbst. Die nächste Band gibt es seit 1987. Sie kommt aus Kanada, ist in Kanada mehr als bekannt, hat 7 Juno Awards bekommen. Der Juno ist, wenn ich mich nicht irre, das kanadische Äquivalent zum Grammy. Sie haben ganz viele Platten gemacht und jetzt haben sie sogar eine Doppel-CD herausgebracht. Die heißt, sie hat einen ganz schönen Titel, The Things We Left Behind, also die Dinge, die wir hinter uns gelassen haben. Die Band heißt Blue Rodeo und von deren neuer CD hören, oder von deren neuer Doppel-CD hören wir einen Song, der heißt Arizona Dust Blue Rodeo. Dry all the raindrops and hold back the sun. my world has ended. My baby is gone. Hold back the rushing minute. Make the wind lie still. Don't let the moonlight shine across the lonely hill. Dry all the raindrops and put away the sun. My world is ended. My baby's gone. The milkman whistles softly as he comes up to my door. The mailman brings the letters back just like he did before. They seem so busy all day long, as if there's nothing wrong. Don't they know the world is ending? My baby's gone. Hold back the rushing minutes. Make the wind lie still. Don't let the moonlight shine across the lonely hill. Dry all the raindrops, pull back the sun. My world is ending. My baby's gone. I sometimes wake up in the night and realize you're gone. And then I toss upon my bed and wait for day to come. I try to tell my aching heart must go on alone. It cries, the world is ending, my baby's gone. Hold back the rushing minute, make the wind lie still. Don't let the moonlight shine across the lonely hill. Dry all the raindrops, hold back the sun. My world is ending. My baby's gone. My world is ending. My baby's gone. My world is ending. My baby's gone. Ein Song von einer CD von Martin Belmont. Martin Belmont ist Gitarrist, ein bisschen älter schon, hat für alle möglichen Leute Gitarre gespielt. Paul Carrack, Nick Lowe, Graham Parker, er war Mitglied von Graham Parker and the Rumours, und Billy Bragg, Elvis Costello, Carl Perkins, John Hyatt und alle anderen auch. Er war Rowdy bei der britischen Band Brinsley Schwarz und gründete dann die Dux Deluxe, und ja, dann wurde er eben Gitarrist, erst bei Graham Parker and the Rumours und dann bei den erwähnten. Dieser Martin Belmont hat eine CD gemacht, die heißt The Guest List, also die Gästeliste. Da sind alle die drauf als Sänger, mit denen er mal gespielt hat, nicht alle, aber ein paar. Das hier zum Beispiel bei diesem Song bei My Baby's Gone, das ist Paul Carrack gewesen. Nick Lowe ist dabei und Sean Tyler und Ein paar Songs singt er selbst, Martin Belmont. Carlene Carter ist auch dabei. Carlene Carter ist die Halbschwester von Roseanne Cash. Roseanne Cash hat eine CD gemacht, die heißt The List. Also nicht The Guest List, sondern The List, die Liste. Und sie singt Songs, die sie schon immer mal singen wollte. Zum Beispiel den hier, den wir jetzt hören, den Don Gibson 1961, 1962 gesungen hat und dann ihr Vater, also Johnny Cash auch, und der Song, der heißt Sea of Heartbreak, und mit dabei ist Bruce Springsteen. So sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time. For the good times, das ist denn also der Vater gewesen, Johnny Cash, mit einem Song von seiner nach seinem Tod veröffentlichten CD mit dem Titel Ain't No Grave. Der Song, der hieß For the Good Times und ist von Kris Kristofferson geschrieben worden. Johnny Cash ist fast so eine Art Heiliger geworden mit seinem Tod, beziehungsweise auch durch die letzten CDs, diese American Recordings, die er gemacht hat, unter, wie soll man das nennen, Anleitung von Rick Rubin, diesem Produzenten, der vorher Hip-Hop und Rap gemacht hat, weißen Hip-Hop und weißen Rap, unter anderem die Beastie Boys. Vorgestern lief im Westdeutschen Rundfunk, also im dritten Programm des WDR, eine Dokumentation über Johnny Cash, die gab es, ich glaube, im Dezember schon auf Arte. Eine relativ neue aus dem Jahr 2008, die hieß Johnny Cash at Folsom Prison. Am 13. Januar 1968 war Johnny Cash in diesem Gefängnis in Kalifornien aufgetreten. Und dieser Film ist schon ganz gut gewesen. Merle Haggard taucht auf mit ein paar mehr als launigen Bemerkungen. Und ein Mann namens Glenn Shirley. Glenn Shirley ist, wie Haggard gewesen sein soll, denn Shirley ist tatsächlich ein Insasse in Folsom Prison gewesen und hat im Januar 68 Johnny Cash da gesehen. Dann wurde Glenn Shirley entlassen, war Teil der Johnny Cash Show und wurde dann rausgeschmissen, weil er auf die Leute losgehen wollte und getrunken hat und sich nicht mehr so richtig benehmen konnte. Und dann hat er Selbstmord begangen, dieser Glenn Shirley. Johnny Cash ist tot und Merle Haggard lebt noch. Johnny Cash, ich habe ihn zum ersten Mal tatsächlich bewusst gesehen, ich glaube in den frühen 70ern da. Das war eine Zeit, da hatte Freddie Quinn so eine Art Country-Show im Fernsehen, im ZDF, und Johnny Cash war ein gern gesehener Gast von Freddie Quinn und es war alles immer ziemlich fürchterlich, weil Johnny Cash fast immer betrunken war und dusselige Lieder gesungen hat und natürlich überhaupt nicht in die Zeit passte. Anfang der 70er, als alle anderen Rock'n'Roll und wild waren und Cash schlecht beraten worden ist mit seinen Liedern. Und dann habe ich ihn ein paar Mal live gesehen und eines dieser Konzerte, da hatte er ein paar Mariachi Spieler dabei, also diese mexikanischen Trompeten. Das ist eines der besten Konzerte gewesen, die ich je gesehen habe. Und die Platten waren immer noch Mist und er wurde immer noch schlecht beraten. Und seine Karriere war, seine Schallplattenkarriere war eigentlich zu Ende. Und dann eben dieser Anruf von Rick Rubin und Johnny Cash wurde neu erfunden und wurde plötzlich auch von Jugendlichen gehört, weil er eben Songs von denen sang, mit denen die dann Jugendlichen aufgewachsen waren oder die sie eben kannten. Okay, die Zac Brown Band nun. Die Zac Brown Band, die hat eine CD gemacht, die heißt Foundation und daraus der Song Toes. Got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Well, a plane touched down just about 3 o'clock, and the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head, I was still in the baggage line. Concrete cars or their own prison bars, like this life I'm living in. But the plane brought me farther, I'm surrounded by water and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Adios and bye, con Dios. Yeah, I'm leaving GA. And if it weren't for tequila and pretty señoritas, I'd have no reason to stay. Adios and bye, con Dios. Yeah, I'm leaving GA. Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one and grab my guitar and play. The 4 days flew by like a drunk Friday night as summer drew to an end. They can't believe that I just couldn't leave, and I bid adieu to my friend. My bartender, she's from the islands, her body's been kissed by the sun. And coconut replaces the smell of the bar, and I don't know if it's her or the rum. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. A long way from GA. Yes, and all the muchachas, they call me Big Papa when I throw pesos their way. Adios and vaya con Dios. A long way from GA. Someone do me a favor and pour me some Jaeger, and I'll grab my guitar and play. By the lake and put my ass in a lawn chair, toes in the clay, not a worry in a world of PBR on the way. Life is good today, life is good today. Rah! imagine a dirt road full of potholes with a creek bank and some cane poles catching channel cat. I'm a little more country than that. Picture a small town with an old hound laying out front of the courthouse while the old men chew the fat. I'm a little more country than that. I just want to make sure you know just who you're getting under this old hat. Cause girl, I'm not the kind of two-time or play games behind your back. I'm a little more country than that. Think of a Hank song from days gone with a steel rod that's so strong it sends chills up your back. I'm a little more country than that. If you want to break home in a school zone with the doors locked and alarms on, girl, you're way off track. I'm a little more country than that. Want to make sure you know just who you're getting under this old hat. Cause girl, I'm not the kind of two-time or play games behind your back. I'm a little more country than that. Country than that. I'm a little more country than that. I'm a little more country than that. I'm a little more country than that. Eastern Carbon ist das gewesen. Unüberhörbar Nashville Country. Easton Corbin, ein gut aussehender, ein wirklich gut aussehender Junge aus Florida, wird als der zweite George Strait gehandelt. Sehr, sehr gelobt in der Presse, in der Country-Presse in den USA. Die CD von Easton Corbin, die heißt A Little Bit More Country Than That. Das ist eben der Titelsong dieser CD gewesen. Hier ist Eileen Rose, beziehungsweise hier sind Eileen Rose and the Holy Wreck. Und der Song, der heißt Why Am I Awake? Und dann geht's weiter im Text. Warum bin ich wach, während du schläfst? Eileen Rose and the Holy Wreck. From nothing, just saying, did as they were told. As you do and I do, and yet we insist that we're free. Then Christmas will come and they'll force us to put up a tree. Because guilt, it's never on loan, it's yours for the keeping. In the past, and Are you Carrie Noble ist das gewesen. Carrie Noble mit dem Song Red Wine Till Daylight. Carrie Noble hat schon ein paar CDs gemacht. Die erste 2002, die hieß Lullaby. Die hier, die heißt einfach nur Carrie Noble. Und eine gute Sängerin, deren Karriere nie so in Gang gekommen ist. Sie war bei diversen Schallplattenfirmen und ja. Es geht weiter mit einer Sängerin, die heißt Kendall Carson, deren CD, deren letzte CD heißt All Right Dynamite und daraus One Blue Dress on the Line, Kendall Carson. I have three sisters, married and far. I got a brother, he picks guitar. And I have me a mother, woven in gold. And a daddy who thinks I don't know. Always like tractors, I like the trains. I like the boys when they said dirty things. And I never wanted a dress all in white. And I never could sleep through the night. Dress on the line, worn through the mud and the field. Prettiest of colors, saddest of times. One blue dress on. Footsteps through our back door. I heard the noises, not knowing what for. There's fog in the mountains, soon Calgary. There's somebody talking to me. Mama said, baby, that blue needs a home. It's made for a princess, so go try it on. Those special occasions, they're old and they're used. So wear it whenever you choose. Dress on the line, worn through the mud and the fields. Prettiest of colors, saddest of times. One blue dress on the table over, thought I saw a ghost come out of the clover. She lived in this house 40 odd years or so. She was buried in the back with the English and the natives, slaughtered like sheep, women and babies. A lot of blood and tears 300 years ago. It's like you're caught up in the trees, in the webs of spiders, spun out of leaves, ghostly riders looking for trail to find their way back home. But there's nothing back there or tomorrow. No place they can put put their sorrow heavy as death, cold as a broken stone. And I call this place my homeland, and I claim this land I own, but it belongs to another people. They possess it. Televisions humming down low beneath the subdivisions. All they really want is if we can hear them now. They've been troubling this plane, looking for attention, making crazy tracks. They need an intervention. All they really want is to get back home somehow. So build up a fire, say a little prayer, and cook a little meat. Pull them off a chair and offer them a plate. Maybe we can all find peace. You can't bury anything, men or nations, old memories, old vibrations. The pain doesn't stop just because the killing ceased. Bedsheet, nightmare sky, bloody with the red heat, started to shake, cause I couldn't find my way back home. Well, I landed in the ditch, landed in the gutter, landed in the arms of my long lost mother, crying like a child, Bayou Pierre groaned. John Hiatt mit einem Song seiner neuen CD, die heißt The Open Road. Am 2. März 2010 erschienen. John Hiatt, The Open Road. Hier ist Reba McEntire mit dem Titelsong ihrer letzten Nummer 1 CD, Keep On Loving You. Und der Titelsong, der heißt dann eben I Keep On Loving You, Reba McEntire. Of Job, that's what my mama always said. Faith is the belief in something more than what you know, that's what the good book says. You gotta play the cards you got, who knows what fate is holding. At times you gotta go without knowing where you're going. That's why I keep on loving you, I keep on loving you. Through the baby, don't leave. keep on loving you. Lord knows we've had our share of fights, our sleepless nights, our ups and downs. We've had plenty and then some of baby I'm gones and turnarounds. Sometimes I swear it might be easier to throw in the towel. Someday we're gonna look back and say, look at us now. That's why I keep on loving you. I keep on loving you. Reba McEntire, I Keep On Loving You, das war's. Das war der Soundcheck mit 2 Stunden Country und Western. Wir haben noch eine Minute, noch ein paar Takte von Danny und den Champions of the World, Streets of Time. Also bis dann, tschüss. Times we make it, and times we fall. We're just crossing lakes and climbing walls. 'Cause there ain't no map that I heard of before. That can plot tomorrow, an open door.